Asphaltlaufsteg. Lust auf der Überholspur. Adrenalin pur. Fahrmaschine. Destroy it now. Destroy it now. Thank you. Ciano, Ciano, Ciano. Ciano, Ciano, Ciano. Ciano, Ciano, Ciano, Ciano, Ciano, Ciano, Ciano, Ciano. Let's go. wanna get one thing, hey, understood, that you and me, me and you, we're looking good. Check us out now, L, double O, K, I, N, G, double O, G, we're looking good. Check us out now. buy you things you do not need. I can kill your strongest enemies. I can make you laugh. I can make you cry. The world is yours. But you were mine. Thank you. geile Tieren, alle sind wie geile Tieren, Mopperbögen mit mir quatschen. Hinter Bäumen liegen zwei, du denkst die träumen, kommst du näher an die Wand, mach die Kleine dich noch an. Oh. Alle sind sie geile Tiere, alle sind sie geile Tiere, alle sind sie geile Tiere, alle sind sie geile Tiere, alle sind sie geile Tiere, nur vom Frühen bin ich weg. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Zirkel mit der Quatsch. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Zirkel mit der Quatsch. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Zirkel mit der Quatsch. talk, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like he is. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9.